How can we get rid of fear? Wie wird man die Angst los? I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. She's Marina. Und sie ist Marina. My PA. Meine persönliche Assistentin. I feel so important. I have a PA. Ich fühle mich so wichtig. Ich habe eine persönliche Assistentin. So listen. Also hör zu. Before we answer the questions, how we can get rid of fear. Bevor wir diese Frage beantworten, wie wir von der Angst loswerden können, we have to learn this. Müssen wir Folgendes lernen. Fear is faith. Angst ist Glaube. What? Was? Of course. Ja, klar. You know, Romans chapter 4 tells us. Wisst ihr, Römer Kapitel 4 sagt uns Folgendes. Faith is a law. Dass der Glaube ein Gesetz ist. If faith is a law, that means it works just like the law of gravity. Also wenn Glaube ein Gesetz ist, dann funktioniert es genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. Faith always works. Und Glaube funktioniert immer. You know, it's so funny when people say to me. Und wisst ihr, es ist so lustig, wenn die Leute mir sagen. Reinhard, I believed. Why didn't it happen? Aber Reinhard, ich habe es doch geglaubt. Wieso ist es nicht passiert? You know what I would like to do? Wisst ihr, was ich dann tun möchte? Like say, Ich möchte sagen, I don't know. Ich weiß nicht. But I don't like to lie. Aber ich mag nicht zu lügen. So because I don't like to lie, Und weil ich nicht lügen mag. Instead of going. Anstatt so, zu sagen. You look very cute like this. Ja, du bist sehr süß so. I don't know. Ich weiß nicht. I say this. Sage ich Folgendes. Because you didn't believe. Weil du gar nicht glaubtest. No, I did believe, but it didn't happen. Doch, ich habe geglaubt, aber es ist nicht passiert. No, you convinced yourself that you believed, but you didn't believe. Nein, du hast dich selber überzeugt, dass du glaubst, aber du hast nicht geglaubt. Real faith always works. It's a law. Weil echter Glaube funktioniert immer. Das ist ein Gesetz. Fear is faith. Und Angst ist Glaube. So fear always works. Und deshalb funktioniert die Angst immer. The same law. Es ist das gleiche Gesetz. Look. Schau. If I believe that God will do the great things he has promised. Wenn ich glaube, dass Gott die großartigen Dinge tun wird, die er versprochen hat, they're gonna happen. Dann werden sie passieren. If I'm afraid that the bad things the devil says will happen, und wenn ich Angst habe, dass die schlechten Dinge, die der Teufel gesagt hat, passieren werden, I believe the bad things. Dann glaube ich an die schlechten Dinge. So fear is faith. Und Angst ist Glaube. You believe in the negative. Du glaubst an das Negative. Always works. Und das funktioniert immer. Do you know one of the great enemies that we have in the life of faith? Wisst ihr, einer der größten Feinde, die wir im Glaubensleben haben, is reason. Ist die Vernunft. Martin Luther said that. Martin Luther hat das gesagt. This he said that the greatest enemy of fear is of faith is reason. Er hat das gesagt, dass der größte Feind von Glaube die Vernunft ist. Do you know this morning I was meditating on something really cool. Und wisst ihr, diesen Morgen habe ich etwa über etwas sehr Geniales meditiert. We think our vision, vista, is a great gift. Wir denken, dass unsere Sicht ein großartiges Geschenk ist. Vista. Also unsere Sicht. Okay, voce explica in breve. Und ich werde erklären, wieso das so wichtig ist, dass Sicht ist und nicht Sehen. Also. What you see with your eyes, was du mit deinen Augen siehst, is very different to what you see with your heart. Ist etwas ganz anderes, als was du mit deinem Herzen siehst. This is sight, this is vision. Also, was du mit deinen Augen siehst, das ist die Sicht, und mit deinem Herzen siehst du. Otro reverso. Also, mit deinen Augen ist es die Sicht, und mit dem Herzen siehst du. Vision is what you see with your heart. Weil Sehen ist, was du mit deinem Herzen tust. Vision is what you see with your heart. Visão. Sehen ist das, was du mit dem Herzen tust. Sight is what you see with your eyes. Und Sicht ist das, was du mit deinen Augen hast. So here's the problem. Also hier ist das Problem. Faith works in the heart. Glaube funktioniert im Herzen. If you don't see the miracle in your heart, you will never see it with your eyes. Wenn du das Wunder nicht im Herzen sehen kannst, dann wirst du es nie mit den Augen sehen. Da hast du diese Sicht nicht. You have to have the vision about the miracle. That's how faith works. Du musst wie das mit dem Herzen sehen. Das ist so, wie Glaube funktioniert. Do you know what is the great enemy of vision? Und weißt du, was der größte Feind vom Sehen ist? Die Sicht. Outro reverso. Ai, meu Deus. É muito engraçado. Vai continuar. What is the great enemy of vision? Also, was ist der größte Feind vom Sehen? Vision. Also, was wir mit den Augen sehen, ist sehr süß, Marina. Vision is what we see with our heart. Also, Vision, sehen ist das, was wir mit dem Herzen tun. Das ist... So, what's the great enemy of vision? Also, was ist der größte Feind vom Sehen? Sight. Die Sicht. Perfect! Genau, du hast es geschafft. Gratuliere. She got it. Sie hat es verstanden. Wir können weiterfahren. Such a great enemy. Also, wieso ist das so kein größer Feind? Because we look with our natural eyes. Weil wir schauen mit unseren natürlichen Augen. We see negative circumstances. Und wir sehen diese negativen Umstände. We see the bank account information. Wir sehen die Information auf unserem Bankkonto. We see the doctor's statement. Wir sehen, was die Ärzte geschrieben haben. We see haben. The symptoms in the body. Wir sehen die Symptome in unserem Körper. And we believe the sight. Und wir glauben dieser Sicht mehr als das, was wir mit dem Herzen sehen. And that's the problem. Und das ist das Problem. So we live with this constant battle. Und wir leben mit diesem ständigen Kampf. Between reason and the heart. Zwischen der Vernunft und dem Herz. My friend. Meine Freunde. The true journey of faith has nothing to do with reason. Der echte Glaubensweg hat nichts mit Vernunft zu tun. It's a journey of faith of the heart. Sondern es ist ein Weg vom Glauben mit dem Herzen. In my walk with Jesus in more than 50 years. Auf meinem Weg, den ich mit Jesus gegangen bin in mehr als 50 Jahre. I've done so many things where people said, Reinhard, this is stupid. Habe ich so viele Dinge getan, wo die Leute gesagt haben, Reinhard, das ist absolut doof. It's crazy. Das ist verrückt. It will go wrong. Das wird nicht funktionieren. Yes. Yeah. Sight. The eyes tell me it will go wrong. Ja, die Sicht, was ich mit den Augen habe, das sagt, dass es nicht funktionieren wird. But the heart tells me, go with it, because God is with you. Aber mein Herz sagt, geh, mach das, weil Gott ist mit dir. Do you want to know a secret, Marina? Willst du ein Geheimnis wissen, Marina? I'm going to tell you a little secret. Ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten. Do you believe that I'm a great man of faith? Glaubst du, dass ich ein großer Mann des Glaubens bin? Ja, ich glaube das, ganz sicher. You said this. Do you know one of my secrets? Und weißt du einer meiner Geheimnisse? To my bold and aggressive faith. Dass ich solch einen starken und aggressiven Glauben haben kann? Can I tell you the secret? Ich werde dir das Geheimnis verraten. The moment I feel something in my heart from God. Im Moment, wo ich etwas von Gott in meinem Herzen wahrnehme, I shut down my reason. Dann stelle ich die Vernunft ab. I literally command my thinking to stop. Ich befehle meinem Denken aufzuhören, zu stoppen. And I just follow my heart. Und dann mache ich einfach, was das Herz mir sagt. I don't think about the consequences. I don't try to figure things out in my head. I just go. Ich denke nicht über die Konsequenzen nach. Ich versuche nicht, die Dinge in meinem Kopf zu verstehen, sondern mache einfach, was ich weiß, dass ich tun soll. In my young Christian life, als ich noch jung war im Glauben, I've missed many miracles. Habe ich viele Wunder verpasst. Because the battle of reason and heart. Wegen diesem Kampf zwischen Vernunft und Herz. And here is what I learned. Und da ist, was ich gelernt habe. Shut up reason, I live by my heart. Stell diese Vernunft ab und lebe vom Herz aus. Because reason is the enemy of true faith in the heart. Weil die Vernunft ist der Feind vom echten Glauben im Herzen. You can go through the whole Bible. Du kannst durch die ganze Bibel hindurch gehen. You will find story after story after story. Und du wirst so viele Geschichten dort finden, where the great heroes of faith could not live by reason. Wo die großen Glaubenshelden sich nicht auf die Vernunft verlassen konnten. What they did not even make sense. Weil was sie getan haben, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also nicht für den natürlichen Verstand. Aber es hat Sinn gemacht für diesen Glauben in ihren Herzen. In the beginning, I used to live with this internal discussion. Am Anfang lebte ich mit diesen inneren Diskussionen. You know these two voices? Weißt du diesen beiden Stimmen? Du kennst sie auch, oder? Ich glaube, jeder kennt diese zwei Stimmen. The voice, the heart says go, the head says that's crazy. Es ist diese Stimme, wo das Herz sagt geh und der Kopf sagt, das ist verrückt. The heart says just go and do this and the head says it's gonna go wrong. Das Herz sagt geh einfach und mach das und der Kopf sagt, das wird nicht funktionieren. Reinhard, how do you overcome. Reinhard, wie überwindest du das? Shut the voice in your head up and let your heart go. Stelle diese Stimme im Kopf ab und lass dein Herz gehen. I literally stopped myself thinking. Ich habe wirklich gemacht, dass ich nicht mehr denke. Ich habe mein Denken gestoppt. And I follow my heart. Und ich folge meinem Herz. Because faith has to do with the heart. Weil Glaube hat mit dem Herzen zu tun. Do you know, thank God. I sometimes think maybe it's good. Und wisst ihr, ich danke Gott. Ich denke, das ist etwas Gutes. That I'm surrounded by people who think. Dass ich umgeben bin mit Leuten, die denken. You know, Vinicius and me, we have this conversation all the time. Vinicius und ich, wir haben diese Diskussionen die ganze Zeit. He calculates. Er berechnet. He thinks. Er denkt. He makes sure the business runs well. Er stellt sicher, dass das Geschäft gut läuft. Here is how I work. Und hier ist, wie ich arbeite. Yeah, let's just do it. Ja, wir machen das einfach. Yesterday we had this conversation. Und gestern hatten wir diese Diskussion. Reinhard, how much money do we need every month to make sure that this ministry can run successful? Wie viel Geld brauchen wir jeden Monat, damit dieser Dienst erfolgreich geschehen kann, laufen kann? He said, how much, Reinhard, do you need every month? Und er fragte mich, wie viel brauchst du persönlich, Reinhard, jeden Monat? Because I support missionary with my money. Weil ich unterstütze Missionare mit meinem Geld. So I told him the money that I need every month and he was shocked, it's a big amount. Und ich sagte ihm, wie viel Geld ich jeden Monat brauche und er war schockiert, weil es ist eine große Summe. Because I support missionaries full time. Weil ich unterstütze Missionare ganzheitlich. So he did all the calculation. He said, okay, he said, I will make sure that whatever, by July, every month we will have this money. Und dann hat er die Rechnung gemacht und gesagt, okay, ich werde sicherstellen, dass wir jeden Monat dieses Geld haben. So und hier ist, was ich gesagt habe. It'll be fine. Ja, das wird schon klappen. Everything will be provided. Alles wird, wir werden versorgt werden, kein Problem. Ah, gib einfach, das ist alles gut. Let's just be crazy, radically generous. Wir werden einfach radikal großzügig sein. You know, I don't enter the discussion. Weil ich gehe nicht in diese Diskussionen rein. So I don't know if it's good or not. I think it's good that he has this wisdom. Und ich bin nicht ganz sicher, ob es gut oder schlecht ist, aber ich denke, es ist gut, dass er diese Weisheit hat. He's a very smart guy. Es ist ein sehr intelligenter. You know, I really have learned not to enter this debate between my head and my heart. Wisst ihr, ich habe gelernt, nicht in diese Diskussion zwischen meinem Kopf und meinem Herz einzutreten. So God gives me a prophetic word or a word of knowledge. Also Gott gibt mir ein prophetisches Wort oder ein Wort der Erkenntnis. And the head says. Und der Kopf sagt. What is it is wrong? Und was ist, wenn das falsch ist? I immediately stop that voice. Und dann stoppe ich sofort diese Stimme und ich mache es einfach. That's how faith works. So funktioniert Glaube. If you enter reason, you will live by fear, you will live by doubt. Wenn du mit der Vernunft lebst, dann lebst du mit Zweifel, dann lebst du mit Angst. You'll never be a hero of faith. Dann wirst du nie ein Glaubensheld sein. Run, run, run. Renn, renn, renn. You have a race to run. Du hast einen Lauf zum Rennen. Jesus is with us. Und Jesus ist mit uns. Life is fun. Und Leben macht Spaß. If you enjoyed this video, share it with others. Wenn du dieses Video mochtest, so teile es mit anderen. Comment if you would like to. Kommentiere, wenn du magst. Tell us about your journey of faith. Erzähle uns von deiner Reise des Glaubens. Stop the voice in the head. Und stoppe diese Stimme im Kopf. Und folge dieser Stimme auf deinem Herzen. Danke.